In Bolivien waren Gesetze, Zwangsmaßnahmen, Steuervorteile und eine regulierte Holzgewinnung notwendig, damit die zertifizierten Wälder effizient genutzt wurden. Um in Afrika die Jagd auf Buschfleisch zurückzudrängen, müssen Regierungen und Nichtregierungsorganisationen angesichts der derzeitigen Bedeutung wilder Tiere für die Ernährung der Einheimischen die Bereitstellung anderer Proteinquellen in Erwägung ziehen. Auf der Halbinsel Yucatan ist die Honigproduktion für bis zu 16.000 Landbewohner aus der ethnischen Gruppe der Maya die Haupteinnahmequelle. Und Mexiko ist weltweit die viertgrößte Honig-Exportnation. Diese indigenen Bauern produzieren den Honig mit traditionellen Methoden. Sie lehnen die Anwendung von Chemikalien ab, schränken die Auswirkungen auf die Waldökosysteme ein und achten genau auf die Gesundheit der Bienen. Um die Maßstäbe für die globale Biozertifizierung erreichen und die damit verbundenen Kosten tragen zu können, brauchen sie dennoch staatliche Unterstützung, wenn sie nicht auf konventionellere Methoden zurückgreifen wollen. Ähnlich erging es auch einigen früheren Pionieren im Anbau von Bio-Kaffee. Unter ihnen waren indigene Bauern, die in Chiapas und Oaxaca in Mexiko Agrarforstwirtschaft betrieben. Ihre Methoden erwiesen sich für Böden, Ökosysteme und sogar den Kohlenstoffkreislauf als nützlich. Aber als auch größere Grundbesitzer zum Anbau von Bio-Kaffee übergingen und der offizielle Bio-Status angesichts weltweiter Konkurrenz schwieriger zu erreichen war, standen sie vor der harten Entscheidung, einen intensiveren Anbau zu riskieren oder zu billigeren Alternativen zurückzukehren. Letztlich ist ein Geben und Nehmen erforderlich. Regierungen, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen unterstützen kurzfristig die lokalen Gemeinschaften, um langfristig aus der nachhaltigen Nutzung der tropischen Wälder ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Betrachtet man die ganze Welt, dann wachsen auch in den Staaten des Westens die Bestrebungen, aktiv in tropischen Naturschutz einzuzahlen. Auf dem G7-Gipfel im französischen Biarritz einigte man sich kürzlich auf ein Hilfspaket von 22 Millionen US-Dollar zur Bekämpfung und Linderung der Waldbrände, die 2019 im Amazonasgebiet ausgebrochen waren. Aber wie so häufig, so erwies sich der Gedanke an Hilfe auch hier als umstritten. Der brasilianische Präsident Bolsonaro erklärte, er werde das Geld ablehnen, weil die daran geknüpften Bedingungen einem kolonialistischen Eingriff in den landwirtschaftlichen Wettbewerb Südamerikas gleichkämen. Besser organisiert und langfristiger angelegt ist das Programm zur Verminderung der Emissionen durch Abholzung und Waldzerstörung. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, RED Plus. Auf seiner Grundlage können wohlhabendere Staaten, die häufig von der Ausbeutung der Tropen profitiert haben, anfangen, ein wenig zurückzuzahlen, um Naturschutzbestrebungen in der Äquatorregion zu unterstützen und damit gleichzeitig die lokale Umwelt, die Wirtschaft und das Weltklima zu schützen. Das RED-Plus-Programm wurde vor dem Hintergrund des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, entwickelt und erkennt an, dass man die tropischen Wälder nicht nur wegen ihres Potenzials als Rohstofflieferanten schätzen sollte, sondern vor allem wegen ihrer Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern. Damit schützen sie unsere Atmosphäre vor weiteren CO2-Emissionen, globaler Erwärmung und letztlich einer Klimakatastrophe.